Bootsmanns Bart, sag, was ist geschehen? Warum nur seit heute? Heute im Quartier des Feindes die ganze Meute, die ganze Meute. Bootsmanns Bart, sag, was ist geschehen? Was hat sie bekümmert? Warum brüllt Mussolini und Franco Behrendt und Franco Behrendt? Weil draußen vor Kapala seht unsere Seemacht, da brüllen die Kanonen, da tobt die Seeschlacht. Bootsmanns Bart, sag, was ist geschehen, was tun die Genossen? Die spanische Marine kämpft kühn entschlossen, kämpft kühn entschlossen. Bootsmanns Bart, sag, was ist geschehen, ist der Feind entronnen? Die spanische Marine hat schon gewonnen, hat schon gewonnen. Die hat dort nicht geredet, die hat geschossen. Die spanischen Matrosen, die sind Genossen. Und wir sahen dort vor unserem Blick, sagt die Baleares, Cerva und Canaria vom Palos Vares, vom Palos Vares. Sahen es gut und nun wissen sie und müssen es ertragen. Die spanischen Matrosen, Faschisten schlagen, Faschisten schlagen. Ihr deutschen Legionäre von Hitlers Gnaden, ein Spanier peilt die Lage und ihr geht baden. In der Tat, wer sieht das mit an, deutsche Legionäre, dort auf Francos Schiffen, auf unserem Meere, auf unserem Meere. Bootsmanns Bart, Seemann drauf und dran, die Deutschen, die sich brüsten, und die Italiener, schlag die Faschisten, schlag die Faschisten. Weit draußen vor Kapalos, da tobt die Seeschlacht, da siegen die Matrosen der Roten Seemacht.